Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Stellen Sie sich vor, es ist Woodstock und niemand bekommt es mit. Also niemand der geschätzt 400.000 Menschen, die dort Musik, Liebe, Frieden, Drogen und noch mehr in Mischkonsum verbunden haben und jenseits der ja auch nicht ganz unwesentlichen Bands und MusikerInnen dort. Wir wissen, wie es da aussah und wie es sich anhörte vom 15. bis 17. August 69. Auf einer Weide, die später zu Schlamm wurde. Aber welchen Anteil an diesem Mythos Woodstock, am Symbol Woodstock, hatte der Dokumentarfilm, der darüber gedreht wurde? Manche meinen einen ziemlich großen. Ja, stellen Sie sich vor, es ist Woodstock und jenseits von Woodstock bekommt es niemand mit. Hartwig Tegeler erinnert an das Festival und den Film. Der Typ auf der Bühne, der mit der riesen Zahnlücke und dem Cowboyhut, bringt es grinsend auf den Punkt. What we have in mind is breakfast in bed for 400.000. We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area. Mann, wir sind im Himmel und mitten im Desaster. Joni Mitchell wird das später in ihrem Song Woodstock Garden nennen, Paradies. Utopie, griechisch Nirgendort. Begriff zur Erfassung einer Realitätsbezüge bewusst, unbewusst vernachlässigenden Denkweise. Ja, das Ding mit der Realität. Jemand sagte einmal, zynisch vielleicht, aber erhellend, die russische Revolution sei vielleicht eine Erfindung von Sergei Eisenstein mit seinem Film Panzerkreuzer Potjomkin. Könnte es dementsprechend sein, dass auch der Mythos Woodstock von Michael Wadley erschaffen wurde mit seinem Film Woodstock Three Days of Peace and Music 1970 dann im Kino? Dieser Mythos jedenfalls wirkt noch heute, wenn man den Film 50 Jahre nach dem Ereignis anschaut. Wohin gehst du? Zu Jerskes Farm. Draußen schlafen, meine Seele frei machen. Wir sind Sternenstaub. Aus Gold, singt Joni Mitchell in ihrem Song. Wir befördern uns direkt zurück ins Paradies. Irgendwas von der Faszination oder auch Magie der Realitätsbezüge vernachlässigenden Denkweise zeigte Wirkung. Und Michael Wadleys Film Woodstock findet dafür Bilder. Trotz, nun ja, diese Trotze. 15. bis 18. August 1969, tief drinnen im Land, weit weg von den Metropolen, auf den Weiden des Milchbauern Max Jesker in White Lake im Staat New York. Woodstock, der Ort Namensgeber des Festivals, liegt 70 Kilometer entfernt. Als 400.000 oder mehr kamen, mehr als doppelt so viel wie erwartet, nun, das war dann irgendwann ein freies Konzert. Einer der Festivalmacher, Artie Kornfeld, ist im Woodstock-Film zu sehen, nachdem das freie Konzert ausgerufen worden war und sofort klar wurde, dass das ein finanzielles Desaster werden würde. Aber du siehst so glücklich aus, staunt der Interviewer. Ja, meint Artie Kornfeld, und mag er noch so zugedröhnt sein, man glaubt ihm seine Freude. Die Leute kommunizieren miteinander, sagt er. Freie Kommunikation. Man kann natürlich zu Recht der Meinung sein, dass Michael Wadley keinen Musikfilm gedreht hat, sondern eher eine Pilgerreise von Hippies zu diesem dreitägigen Festival. Der Film folgt nicht der Chronologie der Auftritte, viele Gigs fehlen, auch die Konflikte um die Gagen sind ausgeblendet, die Konsequenzen des massenhaften Drogenkonsums ebenso. Woodstock, Three Days of Peace and Music, könnte als verklärender Film gesehen werden, in dem sogar Max Jesker, der Milchbauer, auf der Bühne da auf seiner Weide steht und wie ein Vertreter der Gegenkultur redet. Half a million young people can get together and have three days of fun and music. 3 Tage Freude und Musik, meint Max Jesker. Das Ende in Schlamm und Müll, wie wir im Film im Breitbildformat in Splitscreen-Technik sehen, das ist kein Kontrapunkt, sondern Baustein für den Mythos Woodstock, den der Hippie-Bewegung und ihrer Musik inklusive nacktem Baden, einem gigantischen Regenguss folgender Schlammorgien, Menschen, die Frieden und Liebe ausstrahlten und Musikern, die nicht unbedingt ihre besten Auftritte hatten, aber Zeitgeschichte schrieben. Wenn der Film von Michael Wadley jetzt nach 50 Jahren eine Botschaft hat, dann die, die in Joni Mitchells grandiosem Song auf den Punkt kommt. Das energetische Feld einer gewaltfreien, harmonischen Realität scheint sich für einen historischen Moment geöffnet zu haben. Auch das einer gewissen Unschuld. Die war dann nicht erst mit der Ermordung des Afroamerikaners durch die Hells Angels wenige Monate später beim Stones-Konzert in Altamont verschwunden. Die Unschuld von Woodstock ist auch schon nicht mehr vorhanden, wenn man im Film am Ende zu den Klängen von Jimi Hendrix' Version der US-Nationalhymne die schlammigen Müllberge sieht. Da ist die Realität offensichtlich ganz da, wie sie eben auch nie verschwunden war. Und am Montag nach dem Festival war schon wieder die Zeit, wo man Angst vor der Einberufung zum Vietnamkrieg haben musste. Aber diese Sehnsucht nach einer anderen Welt, der geistige Kern der Gegenkultur der 1960er Jahre, wirkte weiter bei denen, die sich von diesem Geist anstecken ließen oder auch lassen. Ob die Fridays for Future Schüleraktivisten gegen den Klimawandel Michael Wadleys Film gesehen haben? Wie auch immer. In welchem Gewand sich die Vorstellung von Love, Peace und Happiness und der Möglichkeit der Veränderung einer Gesellschaft auch äußert, sie ist immer noch der magische Kern des Mythos Woodstock, der den Film Woodstock trägt. By the time we got to Woodstock.